Zeit. Ich sehe einen Haufen Idioten, eine Masse, die nach Anarchie schreit. Du bist dabei, keine Frage, du bist dabei, weil Chaos tage. Du bist dabei, keine Frage, du bist dabei, weil Chaos tage. Supermärkte sind tolle Gegner, da kann mal was passieren. Freu dich aufs letzte Jahr, mit deutsches Kind jetzt hier entgegen marschieren. Du bist dabei, keine Frage, du bist dabei, weil Chaos tage. Du bist dabei, keine Frage, du bist dabei, weil Chaos tage. Zecken jedes Jahr die gleiche Zeit. Ich sehe einen Haufen Idioten, eine Masse, die nach Anarchie schreit.